Am 11. April fand in der Kongresshalle Mansude die 5. Tagung der obersten Volksversammlung der TVJK in der 13. Legislaturperiode statt. Der oberste Führer der Partei, des Staates und der Armee Koreas Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee nahm an der Tagung teil. An der Tagung beteiligten sich die Abgeordneten der obersten Volksversammlung der TVJK. Zugegen waren dabei die Funktionäre der Partei, Militär- und Marktorgane, Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen sowie der Bereiche Wissenschaft, Bildung, Literatur und Kunst, Gesundheitswesen und Massenmedien als Zuhörer. Es wurden zuerst die Tagesordnungspunkte der 5. Tagung der obersten Volksversammlung der TVJK in der 13. Legislaturperiode festgesetzt. Punkt 1. Über die Arbeit des Kabinetts für die Erfüllung der 5-Jahres-Strategie für staatliche Wirtschaftsentwicklung im Jahr Juche 105 2016 und seine Aufgabe für das Jahr Juche 106 2017. Punkt 2. Über die Bilanzierung der Ausführung des Staatshaushaltsplans der TVJK im Jahr Juche 105 2016 und den Staatshaushaltsplan für das Jahr Juche 106 2017. Punkt 3. Über die Bilanzierung der Ausführung des Gesetzes über die Einführung der allgemeinen 12-jährigen Schulpflicht. Punkt 4. Über die Wahl des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten bei der obersten Volksversammlung. Punkt 5. Organisatorische Fragen. Der Abgeordnete Park Bong-ju, Vorsitzender des Kabinetts der TVJK, hielt ein Referat über den ersten Tagesordnungspunkt. Darin betonte er, dass im Vorjahr in allen Zweigen der Volkswirtschaft die Bruttoindustrieproduktionspläne übererfüllt worden seien, wodurch eine Bresche für die Erfüllung der 5-Jahres-Strategie für staatliche Wirtschaftsentwicklung geschlagen worden sei. Dann erwähnte er die Erfolge in den Bereichen Wissenschaft, Bildung, Gesundheitswesen und Sport. Er fuhr fort, durch den Kampf im Vorjahr hat man sich erneut davon fest überzeugt, dass man alle Festungen einnehmen und die von der Partei dargelegte Strategie für Wirtschaftsentwicklung sicher erfüllen kann, wenn es die erfahrene und bewährte Führung von Genossen Kim Jong-un, die unerschöpfliche Kraft, mit der die Armee und das Volk nach dem Appell der Partei der Arbeit Koreas allen Schwierigkeiten und Bewährungsproben trotzen, das feste Fundament der selbstständigen Wirtschaft und die mächtige Waffe der Wissenschaft und Technik gibt. In diesem Jahr soll man unter der kämpferischen Losung der Partei beschleunigen wir mit der großen Triebkraft der Selbsthilfe und der eigenen Stärkung den siegreichen Fortschritt des Sozialismus, die das ganze Volk einbeziehende Generalaktion für die Krönung des Landestreffens der Malima Schrittmacher mit stolzen Arbeitsleistungen dynamisch durchführen und dadurch eine sichere Aussicht für die Erfüllung der 5-Jahres-Strategie für staatliche Wirtschaftsentwicklung öffnen. In seinem Referat über den 2. Tagesordnungspunkt hob der Abgeordnete Ki Kwang-ho, Finanzminister, hervor, im letzten Jahr sei der Plan für die Einnahme im Staatsbudget mit 102,1% erfüllt worden und im Vergleich mit dem vorletzten Jahr um 6,3% gewachsen. Und der Plan für die Ausgabe im Staatsbudget im Vorjahr sei mit 99,9% ausgeführt worden. In diesem Jahr werde im Vergleich mit dem Vorjahr die Einnahme im Staatsbudget um 3,1% und die Ausgabe um 5,4% zunehmen. Es gab die Reden über den ersten und den zweiten Tagesordnungspunkt. Die Redner meinten, die Arbeit des Kabinetts und die Ausführung des Staatshaushaltsplans im Vorjahr seien genau bilanziert worden und die Aufgaben des Kabinetts dafür, in diesem Jahr eine Perspektive für die Erfüllung der 5-Jahres-Strategie für staatliche Wirtschaftsentwicklung zu eröffnen, seien eindeutig dargelegt worden. Dementsprechend sei der Staatshaushaltsplan richtig ausgearbeitet worden. So bekundeten sie volle Unterstützung und Zustimmung. Sie äußerten die Entschlüsse dazu, unter dem Banner der Selbsthilfe und eigenen Stärkung durch weitere Fortschritte, neuere Taten und Angriffe das Landestreffen der Malima Schrittmacher zu einem Kongress der Sieger zu machen. Auf der Tagung wurden der Beschluss der obersten Volksversammlung über die Billigung des Rechenschaftsberichts des Kabinetts der TVJK und der Bilanzierung der Ausführung des Staatshaushaltsplans im Jahr Juche 105 2016 und das Gesetz der obersten Volksversammlung über den Staatshaushaltsplan der TVJK für das Jahr Juche 106 2017 verabschiedet. Der Abgeordnete Kim Sung-du, Vorsitzender des Bildungskomitees und Minister für Allgemeinbildung, unterstrich in seinem Referat über den 3. Tagesordnungspunkt: Nach der Veröffentlichung des Gesetzes über die Einführung der allgemeinen 12-jährigen Schulpflicht auf der 6. Tagung der Obersten Volksversammlung in der 12. Legislaturperiode im September 2012 sei die Arbeit für die Einführung der neuen Schulpflicht als eine Angelegenheit der ganzen Partei, des ganzen Staates und des gesamten Volkes kräftig durchgeführt worden. Am 1. April, Tag des Schulbeginns, sei in allen Gebieten der DVJK die allgemeine 12-jährige Schulpflicht allseitig eingeführt worden. Die Redner über den 3. Tagesordnungspunkt betonten, dass man gemäß dem Vorhaben der Partei, die die Bildungsarbeit als die wichtigste Angelegenheit der Partei und des Staates betrachtet, bei der Durchsetzung der allgemeinen 12-jährigen Schulpflicht eine neue Wende einführen soll. Es wurde der Beschluss der Obersten Volksversammlung über die Planierung der Ausführung des Gesetzes über die Einführung der allgemeinen 12-jährigen Schulpflicht angenommen. Auf der Tagung wurde der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten bei der Obersten Volksversammlung gewählt. Zum Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten bei der Obersten Volksversammlung der DVJK wurde der Abgeordnete Lee Soo-yong, stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas, und zu den Mitgliedern des Ausschusses der Abgeordnete Lee Ryong-nam, stellvertretender Vorsitzender des Kabinetts der DVJK, der Abgeordnete Lee Son-kwon, Vorsitzender des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes, die Abgeordnete Kim Jong-suk, Vorsitzender des Komitees für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland, der Abgeordnete Kim Ge-kwan, erster Vizeaußenminister, der Abgeordnete Kim Dong-sun, stellvertretender Vorsitzender des Zentralvorstandes des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas, und der Abgeordnete Song Jung-won, Sekretär des Zentralvorstandes des Kim-Il-Sung-istisch-Kim-Jong-listischen Jugendverbandes, gewählt. Auf der Tagung wurden die organisatorischen Fragen besprochen. Im Auftrag des ZK der Partei der Arbeit Koreas wurden wegen des Amtswechsels die Abgeordneten Kim Wan-su und Lee Myung-gil vom Amt des Mitglieds des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVJK abberufen und die Abgeordnete Zhang Chun-sil, Vorsitzende des Zentralvorstandes des Sozialistischen Freien Bundes Koreas, und der Abgeordnete Park Myung-chol, Leiter des Sekretariats und Vorsitzende des Zentralvorstandes der Demokratischen Front für die Vereinigung des Vaterlandes, zu den neuen Mitgliedern des Präsidiums der Obersten Volksversammlung gewählt. Auf Vorschlag des Vorsitzenden des Kabinetts der DVJK wurde Zhang Gil-young zum Minister für Chemieindustrie ernannt. Im Auftrag des ZK der Partei der Arbeit Koreas wurde der Abgeordnete Zhang Byung-gyu vom Amt des Vorsitzenden der Zentralen Staatsanwaltschaft entlassen und Kim Myung-gil zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der Abgeordnete Zhang Byung-gyu wurde auch vom Amt des Mitglieds des Gesetzesausschusses der Obersten Volksversammlung der DVJK abberufen.